أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أستك الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار وبعد. Ich begrüße die neuen Gesichter. Herzlich willkommen nochmal an alle. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Die neuen. Ja. Das Thema, worüber wir heute sprechen wollen, ist wirklich sehr wichtig. Und zwar geht es darum, über die Wichtigkeit, nach Wissen zu streben. Und warum ist das so wichtig? Es ist so wichtig in erster Linie, weil Allah subhanahu wa ta'ala dieser Sache, das Streben nach Wissen, nach religiösem Wissen, eine wichtige Rolle gegeben hat. Und zwar muss man erstmal wissen, was das Wissen überhaupt ist. Wenn wir über das Wissen reden, dann meinen wir das Wissen vom Din. Und das Wissen vom Din ist nichts anderes als قال الله قال رسول الله قال الصحابة. Ist das Wissen, was Allah SWT uns im Koran mitgeteilt hat, was der Prophet Muhammad SAW uns durch seine Hadithe, durch seine Aussagen mitgeteilt hat und was die Sahaba uns übermittelt haben von den Propheten Muhammad SAW. Und Allah SWT sagt im Koran, sind diejenigen, die Wissen haben, genauso wie diejenigen, die kein Wissen haben oder die kein Wissen besitzen. Das bedeutet, dass sie nicht auf der gleichen Stufe sind. Allah SWT macht hier einen Unterschied zwischen diejenigen, die Wissen haben und diejenigen, die kein Wissen haben über den Islam im Speziellen. Die Personen werden durch ihre Taqwa und durch ihr Wissen erhoben. Und Taqwa kann man nur bekommen, indem man sich in erster Linie das Wissen aneignet, damit man darauf die richtigen Taten verrichten kann und daraufhin mehr Taqwa bekommt, sein Iman dadurch steigt. Derjenige, der Wissen besitzt, ist ohne Zweifel über denjenigen, der Jahil ist, der unwissend ist. Und Allah sagt sinngemäß im Koran, Allah erhebt diejenigen, die Iman besitzen und diejenigen, die Wissen besitzen. Er erhebt ihnen in Stufen. Diejenigen, also die Iman und Wissen haben, werden von Allah erhoben, die sich mit Wissen auseinandersetzen, die danach streben, sich Wissen anzueignen. Was für Wissen im Speziellen, darauf kommen wir noch später, inshallah. Daran sehen wir, dass das Wissen und das Streben nach Wissen eine große Rolle hat im Islam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte wahrlich, der Alim, derjenige, der Wissen hat, der meisten Wissen, also der viel Wissen hat über den Islam, wahrlich der Alim, was auch immer sich im Wasser befindet und auf der Erde, sie ersuchen die Vergebung für diesen Alim oder beziehungsweise für die Ulama im Allgemeinen. Sogar der Fisch im Wasser ersucht Vergebung für den Alim. Und weiter sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Vorzüglichkeit eines Gelehrten über den normalen Abid, Abid ist einer derjenige, der Ibadah verrichtet, aber der nicht viel Wissen hat. Und der Vergleich dazu ist, dass er gesagt hat, ist die Vorzüglichkeit des Mondes gegenüber den blinkenden Sternen. Also einer, der viel Wissen hat über den Islam und im Vergleich zu denjenigen, der den Ibadah, der die gottesdienstlichen Handlungen verrichtet, aber nicht viel Wissen hat, ist wie der Mond, Vorzüglichkeit besitzt oder mehr eine höhere Stellung hat gegenüber den Sternen. Und zu dieser Sache, damit man das besser versteht, möchte ich euch ein Hadith von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mitteilen. Da war ein Mann, der hat 99 Leute umgebracht. Und daraufhin hat er sich seiner Tat, ist er sich bewusst geworden, hat gesehen, was für eine schlechte Tat er denn gemacht hat. War das so Bani Israel, ne? Also war nicht Bani Israel. Und er wollte Tauba machen, er wollte bereuen für diesen Mord an diesen 99 Leuten. Und dann hat er gesagt, wo ist der Meistwissendste, wo kann ich den finden? Und die Leute haben ihn zu einer Person geleitet, die viel Ibadah macht, aber nicht viel Wissen hatte. Aber er sah aus, dass er viel Wissen hatte, weil er viel Ibadah gemacht hat. Und dieser Mann, aufgrund seines Wissensstands, Unwissenheit, seiner Unwissenheit, als dieser Mann ihn gefragt hat, wird Allah meine Tauba annehmen von dieser Sünde, die ich gemacht habe, diese 99 Leute, die ich umgebracht habe? Und dann hat dieser Mann gesagt, wie kann Allah dir jemals verzeihen? Du hast 99 Leute umgebracht. Niemals wird Allah dir verzeihen. Daraufhin hat er sein Schwert gezückt und hat 100 voll gemacht. Dann ist er weitergegangen und hat weiter nach einem Alim gesucht, nach einer Person gesucht, die über Wissen verfügt, den er fragen kann, ob Allah Ta'ala seine Tauba annimmt. Man hat ihn diesmal wirklich zu einem Alim, zu einem wissenden Person geschickt. Und dieser Alim hat gesagt, zwischen dir und deiner Tauba gibt es nichts. Natürlich nimmt Allah Ta'ala deine aufrichtige Tauba an. Aber ich sage dir, dass du von dem Ort, der dich dazu verleitet hat, diese schlechten Taten zu machen, in dieser schlechten Gesellschaft, sollst du verlassen zu einem Ort, wo Leute Allah Ta'ala alleine anbeten und viel Ibadah machen. Der Hadith geht noch weiter. Der springende Punkt, worum es jetzt hier geht, ist, dass wenn einer da ist, der viel Ibadah macht, aber wenig Wissen hat, der hat nicht die gleiche Stufe wie ein Alim, der genau die gleichen gottesdienstlichen Handlungen oder sogar noch mehr verrichtet, aber mit Wissen redet. Dass man da den Unterschied weiß, dass nicht jeder, der viel Ibadah verrichtet, weil heutzutage ist es, man ist dazu sehr stark verleitet, dass wenn man einen sieht mit einem großen weißen langen Bart und einem Gewand und vielleicht noch ein Turban oder ein Tuch, dann denkt man, Maschallah, der hat bestimmt viel Wissen. Dabei ist er einfach nur ein ganz normaler Abid, also einer, der viel Ibadah macht, Maschallah, er ist gottesfürchtig, aber er hat nicht viel Wissen. Und dann gehen die Leute hin und sagen, ja, kannst du mir sagen, dazu, und wenn er wirklich mit seinem Jahl auch noch redet, dann macht er mehr kaputt, als er heile macht. Und weiter sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dass die Gelehrten die Erben der Propheten sind. Und der Prophet vererbte weder Dinar noch Dirham. Das war damals die Währung zu der Zeit des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Also er vererbte kein Geld, kein Reichtum. Wahrlich, er vererbte Ilm, er vererbte Wissen als Erbe. Und wer auch immer es genommen hat, der hat einen großen Schatz für sich eingenommen. Und das sollte uns dazu motivieren, nach nützlichem Wissen zu streben, dass wir uns auch anstrengen, nützliches Wissen uns anzueignen. Und bevor man spricht und handelt, muss man sich vorher erst Wissen aneignen. Warum ist das so wichtig? In erster Linie, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَاسْتَغْفِرِ زَنْبِكْ. Wisse, dass es keinen zu Recht Angebeteten gibt außer Allah, und dann bitte um Vergebung für deine Sünden. Hier sehen wir also ganz klar, dass Allah subhanahu wa ta'ala es als Voraussetzung gemacht hat, dass du dir erst Wissen darüber aneignest, dass es keinen zu Recht Angebeteten gibt außer Allah und dass du dann um Vergebung bitten sollst. Also hier kommt das Wissen vor Tat. Dieses um Vergebung bitten ist ja eine Tat. Und Imam al-Bukhari hat ein Kapitel danach genannt, in dem mit der Überschrift Wissen hat Vorrang vor Rede und Tat. Und als Beweis benutzte er diesen Ayat, den ich jetzt gerade erwähnte. Und wenn man sich nun diese ganzen Ayats und diese ganzen Hadithe diesbezüglich, und nur, wir haben nur einen ganz klitzekleinen Teil davon erwähnt, wenn man sich die anguckt, über die Vorzüglichkeit, dass man nach Wissen strebt, dass man sich um Wissen bemüht und seinen Verstand alleine danach befragt, dann liegt es auf der Hand, dass man, bevor man eine Aussage macht oder eine Handlung unternimmt, dass man erst einmal vorher Wissen besitzen muss über diese Sache, über diese Aussage und über diese Tat, damit es überhaupt, ob man das überhaupt machen soll oder überhaupt machen darf, damit diese Tat angenommen wird. Warum? Weil wir sagen ja, in unserem Gebet sagen wir ja die Al-Fatiha, und da sagen wir ja, beziehungsweise Allah subhanahu wa ta'ala hat ja gesagt, Ghayril maghdubi walad dalin. Und diejenigen, die auf den führen uns nicht den Weg der Irregehenden. Wen meint Allah subhanahu wa ta'ala damit in erster Linie? Die Christen. Aber warum meint er die Christen in erster Linie? Weil sie sehr viel Ibadah machen, aber ohne Wissen. Und die Gelehrten sagen auch, dass jeder, der Taten macht, ohne dass er weiß, ob das überhaupt vom Islam ist, also ohne einen Beweis dafür zu haben, aus dem Koran, aus der Sunna, ohne Aussagen der Sahaba dafür herangezogen zu haben, der ist irregeleitet. Sogar dann, wenn er eine Tat macht, die zwar richtig ist, aber ohne dass er es auf Beweis macht, sondern einfach nur nach seinem Verstand das gemacht hat. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch, dass die Vorzüglichkeit über einen Alim, also von einem Alim über einem Abid, also einer, der Ibadah verrichtet, genauso ist wie im Vergleich zu den niedrigsten unter denen damals. Das ist der Maßstab oder die Rolle, wenn ein Alim da ist und einer ist ein Abid, einer, der gottesdienstliche Handlungen verrichtet, der hat zum Vergleich genauso wie damals der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den niedrigsten unter denen. Das ist da der Vergleich. Und Wissen, wie wir gerade schon gesehen haben, erhebt die Stellung einer Person. Wissen ist dafür verantwortlich, dass sich die Leute unterscheiden und dass man sie voneinander trennt zwischen einem, der Wissen hat und einem, der kein Wissen hat. Und es ist nicht erlaubt, über den Dien etwas zu äußern, ohne Wissen darüber zu haben. Es ist nicht erlaubt, irgendetwas zu sagen, ohne dass man Wissen darüber hat. Vielmehr hat Allah in seinem Buch uns darüber informiert, dass derjenige, der ohne Wissen über Allah etwas sagt, der Sünde des Schirks gleichkommt. Und Schirk ist die größte Sünde, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht verzeiht. Schirk ist, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala etwas zur Seite stellt. Sei es, indem man sagt, dass es eine Macht oder Kraft gibt, die auch erschafft, wie Allah subhanahu wa ta'ala erschafft. Sei es, indem man sagt, dass es eine Kraft oder Macht gibt, die dafür verantwortlich ist, dass das, was wir jetzt schon haben, das Erschaffene, aufrechterhält. Oder dass man in seiner gottesdienstlichen Handlung, sei es im Gebet oder im Dua oder in Opfergabe, dass man dies einem anderen gibt, widmet, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und zu dritter Letzt, dass man Namen oder Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala irgendeinen anderen gibt, neben Allah subhanahu wa ta'ala, sei es das Allsehende oder das Allwissende oder das Allhörende oder dass einer das Verborgene weiß. Dies sind alles nur Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, die man keinen anderen geben darf. Und wer das macht, der hat Schirk gemacht. Und wenn man redet, ohne dass man weiß, ob es wirklich Allah zugeschrieben werden kann oder nicht, dies kommt der Sünde des Schirks gleich. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, sagt zu ihnen, O Mohammed, mein Herr hat alle Formen der üblen Taten verboten. Unzucht und Ehebruch. Das, was öffentlich und verborgen ist. Genauso wie Sünde und Übertretung, ohne das Recht dazu zu haben. Oder, dass ihr Allah Partner beigesellt, für das ihr keinen Beweis habt und dass ihr über Allah ohne Wissen redet. Nochmal, wenn wir jetzt den Ayah ganz kurz nochmal durchgehen. Ohne Zweifel sagt Allah, dass er alle üblen Taten verboten hat. Die üblen Taten sind all diese, die Allah in seinem Buch und die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns verboten hat, mit direkter Aussage. So wie zum Beispiel Unzucht und Ehebruch, was schon eine sehr große Sünde darstellt. Ob es öffentlich ist oder verborgen, denn Allah subhanahu wa ta'ala sieht ja alles. Genauso wie Sünde und Übertretung, ohne das Recht dazu zu haben, also dass wir das Recht nehmen oder unsere Grenzen überschreiten, ohne dass wir das Recht dafür von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben. Und, jetzt kommt's, oder dass ihr Allah Partner beigesellt, für das ihr keinen Beweis habt. Weil jeder, der Allah subhanahu wa ta'ala etwas zur Seite stellt, hat dafür ja keinen Beweis. Es ist eigentlich nur seine Neigung, die es dazu gebracht hat, dass er Partner Allah subhanahu wa ta'ala gesellt hat. Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und dass ihr über Allah ohne Wissen redet. Und hier sagt Ibn Qayyim al-Jawziyyah, er erklärt diesen Ayah, indem er sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit einer Sache beginnt, die eine Sünde darstellt. Üble Taten. Und dann fährt er damit fort, was noch schlimmer ist. Unzucht, Ehebruch. Und was noch schlimmer ist, dass du Allah Partner zur Seite stellst. Und dann zu guter Schluss sagt er, und dann bis am Ende erwähnt er dann, dass man ohne Wissen über Allah spricht. Und daran sieht man diese Steigerung, dass wer auch immer ohne Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala redet, der hat wahrlich schon fast eine größere Sünde begangen als den Schirk. Weil hier ist diese Steigerung in diesen Ayah, sieht man das, dass er mit einer Sünde anfängt, Ehebruch, dann Übertretung, dann Schirk und dann kommt, dass man über Allah subhanahu wa ta'ala etwas sagt, worüber man kein Wissen hat. Und Ibn Qayyim sagt, das ist deswegen so, weil die Wurzel des Schirk, also der Götzen, des Götzendienstes, des Polytheismus und des Kufr, des Unglaubens, ist, dass man über Allah ohne Wissen redet. Das ist die Wurzel. Da ist der Keim des Übels begraben, dass die Umma heutzutage oder auch damals schon, wo es angefangen hat, dass der Schirk und die Sünde angefangen hat, dass man etwas über Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, ohne Wissen darüber zu haben. Weil wenn man sich an den Text gehalten hätte, dann wäre man nie auf die Idee gekommen, Allah subhanahu wa ta'ala Partner zur Seite zu stellen. Oder dass man überhaupt Übertretungen gemacht hätte oder es für gut geheißen hätte. Das bedeutet, dass man etwas erwähnt, ohne dass man dazu wirklich eine Bestätigung in Allahs Buch oder in der Sunna findet. Und deswegen hat Allah uns befohlen, dass wenn wir eine Sache nicht wissen, dass wir die Ulama fragen, die Gelehrten. Rede nicht mit Unwissenheit oder was du fühlst oder deine Meinung. Oder dass du zu schüchtern bist zu sagen, wenn dich ein Bruder oder eine Schwester fragst, also dich fragt einer etwas und du bist zu schüchtern jetzt zuzugeben, dass du das nicht weißt. Und dann sagst du einfach etwas, nur um den Bruder oder der Schwester zu zeigen, ich weiß es. Obwohl du es gar nicht weißt. Du redest jetzt einfach nur, nicht darzustellen, dass du etwas nicht weißt. Und welcher Imam war das nochmal? Imam Malik, glaube ich. Ja. Dem Imam Malik, ne? Wo einer kam, der sehr lange gereist ist und hat ihn viele Fragen gestellt. Und er hat über sehr, sehr viele Fragen hat er gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und dann hat er gesagt, ich werde wahrlich hinausgehen und verbreiten, dass Imam Malik zu den meisten Fragen, die ich ihm gestellt habe, gesagt hat, dass er es nicht weiß. Und er dachte, das ist eine schlechte Sache für Imam Malik. Dabei hat er gesagt, mach es, denn das zeigt nur, dass er diese Übertretung, dass man nämlich nicht redet ohne Wissen, dass er diese Übertretung nicht gemacht hat. Willst du was dazu sagen? Ja. Denn etwas zu sagen, wo man nicht weiß, dass es dafür einen Text im Koran gibt, weil man nicht sich, weil man sich vor den anderen nicht bloßstellen will, weil man dann könnte der Bruder sagen, guck mal, der weiß das gar nicht, das ist doch unmöglich, wie kann er das denn nicht wissen und so, ne? Dann hast du vielleicht Angst, dass deine Stellung irgendwie gemindert wird dadurch, dass du sagst, ich weiß es nicht, Bruder. Ja? Dies ist nur eine Täuschung von Shaitan. Das ist eine Täuschung, eine Einflüsterung von Shaitan, der dich dazu bringen möchte, über Allah subhanahu wa ta'ala oder über diesen Dien etwas zu sagen, worüber du kein Wissen hast. Und das ist die Tür dazu, dass du Erneuerung und Schirk und Sünde und Kufr eine Tür offen machst, weil du etwas jetzt gesagt hast, wofür es keinen Beweis gibt. Vielmehr ist es eine vorzügliche Eigenschaft, dass man sagt, wenn man etwas nicht weiß. Und dazu noch eine kurze Überlieferung. Ein Sahaba, der hatte eine Kopfwunde und dann hat er einen feuchten Traum gekriegt und er musste Rusul machen. Aber sie hatten nur kaltes Wasser, womit sie Rusul machen konnten. Und er hat gefragt, soll ich trotzdem auch über meinen Kopf kaltes Wasser machen, weil ich ja Junub bin? Und die Sahaba, beziehungsweise die Leute um ihn herum gesagt, ja natürlich, warum denn nicht? Du musst doch Rusul machen, sonst bist du doch Junub. Er hat es gemacht und ist darauf gestorben. Und der Prophet Muhammad hat gesagt, ihr habt ihn getötet, ihr habt ihn getötet, ihr habt ihn getötet. Warum fragt ihr nicht, wenn ihr nicht wisst? Das ist einer der Beispiele, dass die Leute eine Sache gesagt haben, einfach nach ihrer Meinung. Ja, natürlich musst du duschen, du bist doch schon obt. Du kannst doch nicht so weiter rumlaufen. Dabei hätten sie erstmal fragen sollen, den Propheten Muhammad, du sag mal, da ist einer, der hat eine Kopfwunde und jetzt ist er gestorben, deswegen hat er gesagt, ihr habt ihn getötet. Und es gibt ein Hadith, wo ein Mann zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und er ihm eine Frage stellte und fragte, was sind die schlimmsten Orte auf der Erde? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich weiß es nicht. So kam Jibril zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte Jibril, was sind die schlimmsten Orte auf der Erde? Und Jibril sagte, ich weiß es nicht. So fragte Jibril Allah subhanahu wa ta'ala diese Frage und er kam zurück zu dem Propheten und informierte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam darüber und so informierte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Leute und er sagte, die schlimmsten Orte auf der Erde sind die Märkte. Dies zeigt, dass sogar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass wenn er eine Sache nicht wusste, er nicht redete, bis Allah ihm etwas offenbarte. Und genauso war es der Weg der Gefährten. Sie haben sich gegenseitig gefragt, um bestimmte Sachen zu erfragen. Wenn also einer etwas nicht weiß über eine bestimmte Sache, dann soll er fragen. Denn die beste Medizin gegen Unwissenheit ist, dass man fragt. Denn Allah SWT sagt im Koran, فَاسْأَهْلُ الزِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Fragt die Leute des Zikrs, fragt die Leute des Wissens, wenn ihr nicht wisst. Allah macht hier darauf aufmerksam, dass man die Angelegenheiten zurückbringen soll zu den wissenden Leuten, also den Gelehrten, wenn man etwas nicht weiß. Ohne Wissen ist es einer Person nicht erlaubt zu sprechen. Und Sheikh Al-Fawzan sagte, das Streben nach Wissen besteht aus zwei Kategorien. Die erste Kategorie ist das Wissen, was jeder Muslim wissen muss. Das nennt man Fada'ain, was jeder wissen muss, jeder Muslim. Und keiner ist entschuldigt, wenn man sich nicht darum kümmert. Man muss sich also um dieses Wissen kümmern. Jeder Muslim ist verpflichtet, sich darüber Wissen anzueignen. Dadurch wird sein Dien aufrecht. Und als erstes, an erster Stelle, kommt das Wissen über die Akida, über das Glaubensfundament und über den Tawhid, dass man Allah SWT seine Einzigkeit zuschreibt, dass man ihn alleine anbetet, dass man ihn alleine Dua macht, dass man keine Herrschaft, also keinen anderen die Macht zuschreibt, etwas zu erschaffen oder diese Erschaffung aufrecht zu erhalten. Oder dass man Allah SWT keine Partner zur Seite stellt in Bezug auf seine Namen, seine Attribute. Man darf nicht unwissend sein über den Tauhid. Oder und was den Tauhid auch zerstört. Genau das Gleiche muss man auch darüber wissen. Das Wissen über Allah, die verschiedenen Kategorien von Tauhid, das Wissen über die Engel, das Wissen über die Bücher, das Wissen über die Gesandten, das Wissen über den Tag der Abrechnung und das Wissen über Qadr, das Schicksal von Allah. Das Wissen über die spirituelle Reinigung, also Wudu oder Rusul. Und für die Schwestern das Wissen über die Menstruation und was sie zu machen haben, wenn die Menstruation zu Ende ist. Das Wissen über das Gebet und auch über die Bedingungen des Gebets, über die Säulen des Gebets und über die Pflichten des Gebets, also die Pflichtteile, die man machen muss im Gebet, damit das Gebet angenommen wird. Denn einige Bedingungen, wenn sie nicht eingehalten werden, machen dein Gebet ungültig. Das Wissen über Zakat, wie viel du zu zahlen hast von deinem Reichtum. Aber dann auch nur das Wissen über Zakat, wenn es wirklich soweit ist. Also du brauchst jetzt nicht die ganzen Sachen, die du zu Hause hast, was musst du davon, wie viel Zakat bezahlen, das kannst du dann jedes Mal einmal pro Jahr nachfragen, weil es ändert sich ja meist jährlich von deinem Reichtum, was du an Zakat bezahlen musst, und dann kannst du das dann dementsprechend bezahlen. Das Wissen über das Fasten im Monat Ramadan. Wann fängt das Fasten an? Wann beginnt das Monat Fasten Ramadan? Wann endet er? Also nicht so, wie wir heutzutage finden, dass die meisten Leute sagen, im Jahre 2095 ist der erste Ramadan am 5. Juli. Obwohl Allah SWT das noch nicht offenbart hat. Denn wir halten uns in jeder Hinsicht, halten wir uns an die Aussagen von Allah SWT und an den Propheten Muhammad SAW. Und der Prophet Muhammad SAW hat gesagt, fastet, wenn ihr den Mond seht, und hört auf zu fasten oder beendet das Fasten im Ramadan, wenn ihr wieder den Mond seht, und wenn ihr nicht den Mond seht, so beendet 30 Tage. Das ist dann das, woran wir uns halten. Genauso wie müssen wir wissen, weil es ist nicht mehr lang, nur noch 6 Wochen, bis der Ramadan kommt, dass wir wissen, bis wann wir essen können. Also bis wann wirklich Sahur ist. Weil viele Leute machen viel zu früh ihr Sahur. Und machen vor allen Dingen, was viel schlimmer ist, das ist noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste daran ist, dass sie das Morgengebet vor der Zeit verrichten. Und so ist das Morgengebet ungültig. Und dass man das Fasten so schnell wie möglich bricht, wenn die Sonne untergegangen ist. Denn die Sahaba haben gesagt, wir waren die Letzten, die aufgehört haben zu essen, und wir waren die Ersten, die angefangen haben zu essen. Das heißt, sie haben wirklich gewartet bis zur letzten Sekunde oder letzten Minute, wenn die Sonne dieses Rötliche am Horizont gegeben hat, dann haben sie erst aufgehört zu essen und zu trinken, und dann haben sie ihr Morgengebet verrichtet. Und umgekehrt genauso, wenn der Sonne am Horizont war und es war so rötlich, dann haben sie sofort ihr Fasten gebrochen. Nur ein ganz kurzer Exkurs, damit man das auch weiß. Bilal war einmal auf der Reise und es war Ramadan und der Prophet Muhammad s.a.w. hat gesagt, komm runter vom Kamel und mix uns etwas zu essen. Und da hat Bilal gesagt, ja Rasulullah, aber die Sonne. Und da hat er gesagt, komm runter und mix uns etwas zu essen. Aber ja Rasulullah, die Sonne ist noch da. Da hat er gesagt, komm runter und mix uns etwas zu essen. Dann hat er etwas gemixt und sie haben ihr Fasten gebrochen im Ramadan auf Reise. Und Bilal hat gesagt, Wallahi, wenn ich auf das Kamel gestiegen wäre und hätte in Richtung der Sonne geguckt, ich hätte noch die Sonne gesehen. Und das ist ein Beweis dafür, dass das Auge das letztendliche Mittel ist, um zu schließen, wann daraus zu schließen, wann das Fasten beginnt und wann das Fasten aufhört. Nur so viel dazu. Also über das Fasten muss man sich auch Wissen aneignen, das ist eine Pflicht. Das hat er aber nur gesagt, weil der Prophet gesagt hat, ich habe das hier unten schon gesehen. Gesehen, ja. Also, dass die Sonne nicht mehr da ist. Genau, genau, ja. Das Wissen darüber, wann das Fasten beginnt, wann das Fasten zu brechen ist, was das Fasten ungültig macht, das muss man auch wissen. Weil viele sind auch in dererlei Hinsicht sehr viel unwissend, dass sie zum Beispiel sagen, ja, ich habe gebrochen und deswegen ist mein Fasten kaputt und jetzt kann ich essen. Oder zum Beispiel, was auch viele Leute machen, ja, ich habe vergessen, Nia zu machen, dann ist mein Fasten auch kaputt, dann kann ich auch den ganzen Tag essen. Aber das müssen wir wirklich nochmal in Exkurs richtig durchgehen, bevor der Ramadan kommt, damit man darüber Bescheid weiß. Oder das Wissen über die Hadsch. Aber dieses Wissen über die Hadsch, das muss jetzt nicht jeder wissen, der hier sitzt und noch gar keine Mittel hat, die Hadsch zu machen, sondern wenn der dann davor steht, diese Hadsch zu machen, dann muss er sich natürlich dieses Wissen darüber aneignen. Hadsch ist verpflichtend für jeden Muslim, mindestens einmal im Leben, wenn er die Möglichkeit dazu hat, sowohl finanziell als auch anderweitig. Also er muss schon dazu in der Lage sein. Das Erlernen dieses Wissens, das jeder wissen muss, um seine Verpflichtungen nachzukommen, ist Pflicht für jeden. Dieses Wissen ist Fardu Ain für jeden Muslim, der das Alter erreicht hat, wo er diese Sachen erlernen muss, also wenn er in der Pubertät eingetreten ist. Keiner ist entschuldigt, um dieses Wissen nicht zu erlernen. Keiner ist entschuldigt, solange er natürlich bei Verstand ist und auch die Möglichkeiten dazu hat. Aber heutzutage in den meisten Ländern und sogar im tiefsten Afrika gibt es Internetanschlüsse und Computer, wo man wirklich sehr schnell Zugang bekommt zu islamisches Wissen. Oder auch Telefone. Es gibt die Möglichkeit, dass man die Gelehrten befragt über bestimmte Sachen. Heutzutage machen auch die Gelehrten sehr viele Dawa-Touren. Die gehen in den ganzen Ländern und machen dort Dawa in den verschiedenen Ländern. Also wie gesagt, es gibt wirklich ganz, ganz wenige Leute, die wirklich sagen, ich habe weder die Möglichkeit, noch habe ich irgendwelche Leute gesehen, die mir darüber Wissen geben können. Was die zweite Kategorie des Wissens angeht, so ist es eine Bereicherung über das Wissen, was wir schon erwähnt haben, also darüber hinaus. Wie zum Beispiel, wie man miteinander umgeht oder Erbe oder Heirat oder ähnliches. Oder was zum Beispiel die Wiedergutmachung ist, wenn einer einen Schaden zugefügt hat. Dieses Wissen ist Fardu Kifaya oder über Janaza zum Beispiel. Ist Fardu Kifaya, das bedeutet, dass wenn eine Gruppe von Muslimen sich um dieses Wissen kümmert, dann ist die Sünde des Nichtwissens bei den Rest der anderen Muslime aufgehoben. Deswegen ist es verpflichtend für eine Gruppe von Muslimen. Und diese Gruppe der Muslime ist ausreichend für den Rest der Muslime. Denn sie sind in der Lage, dieses Wissen zu verbreiten, wie das Wissen des Hadiths und der Erbe. Hört bitte zu, ja? Und das Wissen über Usul al-Fiqh, über das Fiqh, also über die Sachen wie zum Beispiel Gebet und so weiter. Und Sheikh al-Fawzan macht hier einen Punkt. Er sagt, wie auch immer, wenn jeder dieses Wissen beiseite lässt, also dieses zusätzliche Wissen, dann sind alle sündhaft, bis sie sich das Wissen angeeignet haben. Aber wenn sich eine Gruppe von Muslimen sich mit diesem Wissen beschäftigt und dieses Wissen verbreitet, dann ist der Rest der Muslime entschuldigt. Und dass man sich damit beschäftigt, dieses Wissen zu erlernen, ist eine tugendhafte Eigenschaft und eine tugendhafte Tat. Und es ist besser, als wenn man sich mit freiwilligen Ibadah-Handlungen beschäftigt. Es ist besser als das freiwillige Gebet. Es ist besser als die Sadaka. Es ist besser als die freiwillige Hadsch, nachdem man schon die Pflicht Hadsch unternommen hat. Es ist besser, als in der Mitte der Nacht zu beten. Wenn man sich dieses Wissen, was nicht verpflichtend ist, sich aneignet oder danach strebt, sich anzueignen. Wenn einer sich anstrengt, sich dieses Wissen anzueignen, indem er Bücher liest, sich Vorträge anhört oder zu Sitzungen wie diese hier kommt oder bei den Gelehrten sitzt, um von ihnen zu lernen, Dies ist besser als diese freiwilligen Sachen, freiwilliges Gebet, Sadaka, freiwillige Hajj und freiwillige Gebet in der Nacht. Und darüber haben die rechtschaffenen Vorfahren, die Sahaba und die Tabi'in und Atba' Tabi'in, die haben darüber sehr viel berichtet. Und wir bitten Allah darum, dass wir zu denen gehören, die sich darum kümmern, sowohl das Pflichtwissen in erster Linie, als auch das freiwillige Wissen sich anzueignen und ihnen Wichtigkeit beizumessen. Und dass er in unsere Herzen einpflanzt, und wir bitten Allah darum, dass er in unsere Herzen diesen Hunger nach Wissen einpflanzt. Amen. Denn wenn wir nicht nach Wissen streben, und es sind nur die Salafis in diesem Land und allgemein in den westlichen Ländern, die die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam tragen und weitergeben. Und wer sind die Salafis? Die Salafis sind diejenigen, die das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den Aussagen der Sahaba, die den Islam basieren auf Koran und auf Sunna mit dem Verständnis der Salaf al-Salih, mit dem Verständnis der rechtschaffenen Vorfahren, verstehen und umsetzen und es weiter verbreiten und standhaft auf dieser Verbreitung bleiben. Dass derjenige, der das macht, der braucht sich nicht Salafi nennen, aber der ist Salafi. Und wenn er das macht als Zuschreibung, weil er sich den Leuten zeigen will, dass er sich diesen Weg zugeschrieben hat, dann ist das eine erlaubte Sache. Aber wenn das eine Zuschreibung ist, wenn ich sage, ich bin Salafi, indem ich damit sagen will, ich bin ein Bewohner des Paradieses und ich bin auf Hack und alles, was ich mache, ist richtig, dann ist diese Zuschreibung ein Selbstlob, der nicht erlaubt ist. Und die Salafis, die sind die einzigen, die in diesem Land und in anderen Ländern dieses Wissen, die sich nach diesem Wissen streben und die dieses Wissen weitertragen und verbreiten. Und es sind nicht die Ehlubida. Es ist nicht Jamaat al-Tabligh und es ist nicht Ikhwan al-Muslimun und es ist keine von diesen Gruppen und Sekten und Organisationen um uns herum oder in ganz Deutschland oder im Westen allgemein oder in den anderen islamischen Ländern. Denn einer, der wirklich sagt, der von sich behauptet, dass es Wissen gibt oder dass es einen besseren Wissen gibt als das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt und das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt und worüber die Sahaba sich geeinigt haben und sagt, ich habe bessere Sachen, die besser sind als diese drei, der kann wahrlich nur in Irreleitung sein. Und einer, der zu etwas anderem aufruft, außer zu Koran und zu Sunna mit dem Verständnis der rechtschaffenen Vorfahren, der Salaf al-Salih, der ruft zu Irreleitung auf. Weil all das, was danach kommt, ist fehlbar. Allahs Buch ist unfehlbar. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seinen Aussagen ist unfehlbar und in seinen Taten. Und auch die Sahaba, wenn sie sich auf eine Sache geeinigt haben, in Ijma, Konsens, sind unfehlbar als Ganzes. Individuell nicht, aber als Ganzes schon. Und wenn einer kommt und sagt, dass ich eine Sache, die danach gekommen ist, und ich rufe zu einer Sache auf, die danach gekommen ist, dann kann das wahrlich nur fehlbar sein. Weil die Leute und das Wissen, was danach gekommen ist, ist keine Offenbarung und die Leute haben keine Offenbarung von Allah bekommen und keine Garantie, dass das, was sie von sich geben, von Allah oder von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Es sind nur die Salafis, die die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam tragen und in seiner kompletten Art und Weise, sei es in der Akida, in den Glaubensfundamenten oder im Manhaj oder sei es im Hadith oder im Usul al-Fiqh oder in den Fatawa, sei es das Wissen über das Gebet, Zakat, Fasten, Hajj. Es sind nur die Salafis, die die Sunna in all diesen Bereichen tragen und wiederbeleben und verbreiten. Und wenn das nicht so ist, so bringt mir einen, der von sich sagt, dass das Wissen, was er verbreitet, dass das richtig ist. Sei es im Bereich von Akida. Wenn einer kommt und sagt, nein, Allah ist nicht über den siebten Himmel, über den Thron. Allah ist überall. Wo ist sein Beweis aus Koran und aus Sunna, ohne dass er seine eigene Meinung mehr Vorrang gegeben hat als den der Sahaba? Wo sind die Leute, die sagen, dass der Manhaj, die Methode, dass die Muslime, dass die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam wieder so siegreich wird, wie sie damals war. Weil wir befinden uns in einer Zeit, wo die Umma noch niemals so schwach war, wie es niemals zuvor gewesen ist. Die Umma ist in einem schwachen Zustand, wie sie niemals zuvor war. Und wenn einer kommt oder eine Organisation kommt und sagt, wir haben eine Methode, wie wir wieder siegreich werden können. Und das ist nur, indem wir unsere AK-47 nehmen und gegen die Herrscher rebellieren oder gegen die Muslime, die ein falsches Verständnis haben und ihnen vor der laufenden Kamera den Kopf durchschneiden. Oder die sagen, indem wir uns zusammen versammeln, Frauen, Männer gemischt, Kommunisten, Demokraten, Laizisten, Schwule, Lesben, Kafir, Juden, Muschlikun. Und dann gehen wir auf der Straße, halten die Plakate hoch und damit können wir den Sieg der Umma wieder zurückbekommen. Das sind alles Methoden, die falsch sind. Und wir, die Salafis, wir rufen zu der Methode auf, die uns der Prophet Muhammad s.a.w. uns mitgeteilt hat. Wir halten und wir rufen dazu auf, wie, zu was die Umma wieder zu Sieg verhelfen kann. Und das ist der einzige richtige Weg. Und im Bereich von Usul al-Fiqh, wir sind die Einzigen. Wenn wir eine Tat machen, sei es das Heben der Hände, sei es, dass wir unsere Hände im Gebet auf der Brust halten, sei es, dass wir den Finger im Tashahud heben, sei es, dass wir spät das Fasten beenden oder früh das Fasten brechen. Für all diese Sachen haben wir Beweise aus Koran und aus Sunna. Aber diese Leute, wenn du sie fragst, warum hältst du deine Hand auf dem Bauchnabel, dann sagen sie, ja, Imam Abu Hanifa hat gesagt. Aber wo ist dein Beweis vom Propheten? Denn auch Abu Hanifa kann einen Fehler gemacht haben. Und wir, die Salafis, sind die Einzigen, die sagen, lass uns darauf vereinigen, was unfehlbar ist. Allahs Buch, die Sunna des Propheten Muhammad und der Ijma, der Konsens der Sahaba. Wenn wir also im Westen, wo es keine Ulema gibt, wo es keine Leute des Wissens gibt, dieses Wissen beiseite lassen, wenn du es beiseite lässt, wer soll dann dieses Wissen weitertragen? Wenn wir uns nicht weiter darum kümmern, dieses Wissen uns anzueignen, danach zu streben, uns dieses Wissen anzueignen, wer soll dann dieses Wissen weitertragen? Wenn du es auslässt, nach diesem Wissen zu streben, wer wird dann dieses Wissen zu deinen Kindern? Wer wird das Wissen dann zu deinen Kindern bringen? Und hier gibt es Alhamdulillah eine gute Möglichkeit, wo wir hier am Wochenende Koranunterricht und Islamunterricht sowohl für Jungs als auch für Mädchen anbieten. Und wenn ihr Kinder, für Kinder, wenn ihr also über Kinder, wenn ihr Kinder habt oder wenn ihr Verwandte oder Bekannte habt, die ihre Kinder entweder zu den Ahlul Bida schicken, und ich kenne keine Organisation hier in der Nähe, die zu einem authentischen Wissen aufruft, so rufe ich euch dazu auf, dass ihr eure Verwandten und euren Bekannten sagt, es gibt einen islamischen Bildungsverein, der hier authentisches Wissen über den Koran und über die Sunna des Propheten Muhammad sallam unterrichtet, auf einer vernünftigen Art und Weise, ohne Schläge, ohne Respektlosigkeit und ohne, dass man die Grenzen Allahs und Ta'alas überschreitet. Denn das, was wir von anderen hören, mit Schläge und Entzug und schlechtes Essen geben, verschimmeltes Brot geben, um die Kinder zu erziehen, das ist nicht im Einklang mit der Sunna. Das wird hier nicht stattfinden. Und so rufe ich euch auf, dass ihr eure Kinder oder die Verwandten und Bekannten dazu aufruft, eure Kinder hier hinzuschicken. Wir verdienen auch kein Geld. Und wir verdienen auch daran kein Geld. Wir nehmen auch dafür kein Geld. Wir sind für Spenden dankbar, aber wir machen es nicht zur Verpflichtung. Und hier in Deutschland leben circa 8 Millionen Muslime in Deutschland. Und es ist nicht wie vor 30 oder 40 Jahren oder wie vor 70 Jahren im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Es ist also keine kleine Angelegenheit, dieses Streben nach Wissen. Und deswegen hat der Gelehrte Sheikh Ubaid und die ganzen anderen großen Gelehrten, wie Sheikh Salih Fawzan, sie sagten, dass es sehr wichtig ist, wenn diese Probleme im Westen auftreten, dass also das Wissen nicht mehr so da ist, wie es eigentlich sein sollte, dass wir die Angelegenheiten zurückbringen zu den Ulema. Und die Jahre, diese Ulema, diese Alim, die haben Jahre, Jahrzehnte damit verbracht, nach Wissen zu streben. Und auch, dass einige nicht, sie haben Jahre und Jahrzehnte damit verbracht, nach Wissen zu streben. Und das hält immer noch einige nicht davon ab, gegen genau diese Gelehrten zu sprechen. Und wer gegen die Gelehrten spricht und schlecht über sie spricht, der isst wahrlich das Fleisch dieser Gelehrten. Und im Unterschied zu den Gelehrten, weil sie eine höhere Stellung haben als der normale Abid, dazu, dass das Fleisch, wenn man über einen Bruder schlecht herredet, dann ist es so, als ob du das tote Fleisch von ihm isst. Dazu kommt noch, dass das Fleisch von den Gelehrten Gift ist. Das heißt, einer, der schlecht über die Gelehrten spricht, der Jahre und Jahrzehnte damit verbracht hat, sich nach Wissen zu streben, der hat giftiges Fleisch gegessen. Und diese Gelehrten sind noch aktiver, wenn es darum geht, dieses Wissen weiter zu verbreiten. sei es durch Vorträge, sei es durch Bücher, sei es dadurch, dass sie die Länder besuchen und dort Dawa machen. Und deshalb müssen wir uns auch anstrengen, dass wir unser Bestes tun, um nach Wissen zu streben und dieses Wissen weiter verbreiten, damit das Wissen über Salafia nicht ausstirbt, damit es immer Leute gibt, die dieses Wissen weitertragen. Denn wenn du dieses Wissen nicht trägst, dann macht ihr die Tür auf für die Mubtadi'a, dann macht ihr die Tür auf für die Erneuerer. Du musst dieses Wissen tragen und es weitergeben und danach handeln und standhaft bleiben darauf. Und du musst es der nächsten Generation weitergeben. Ansonsten lasst ihr die Tür offen für abgeirrte Sekten von heute, wie zum Beispiel Jamaatut Tabligh mit ihren Erneuerungen und die Leute des Sufismus und des Grabesanbeter und diejenigen, die die Awliya anrufen, an die angeblichen Freunde von Allah SWT. Oder die Malaike anrufen. Oder die Toten am Grab. Wie zum Beispiel in der Türkei bei Abu Ayyub. Und ihr lasst dann die Tür offen für solche Leute, damit sie ihre Bidda verbreiten können. Deshalb, liebe Brüder, strebt nach Wissen. Und seht es nicht klein. Und sagt nicht, ich bin zu beschäftigt, um nach Wissen zu streben. Ich muss Zeit mit meiner Frau verbringen. Ich muss arbeiten. Ich muss dies machen. Ich muss das machen. Bringt eure Frauen hierhin. Jeden Montag und jeden Donnerstag. Jeden Montag findet hier deutschsprachiger Unterricht statt. In einer sehr schönen Atmosphäre. Die Schwestern sind sehr nett zueinander und sie unterhalten sich auch und tauschen sich aus und sie stärken sich gegenseitig in ihren Iman. Am Donnerstag finden hier Koranunterrichte statt für Frauen, wo man richtig den Koran lernt zu lesen. Und wir haben schon mal darüber gesprochen, wie wichtig es ist, den Koran richtig zu lesen zu lernen. Und wenn du deine Arbeit beendet hast, dann ruh dich aus, ruh dich zu Hause aus und komm hierher. Profitiere von den Vorträgen, profitiere von dem Koranunterricht, profitiere von der brüderlichen, warmen Atmosphäre, die hier jedes Mal stattfindet, die hier, wo man sich austauscht, wo man voneinander Nutzen zieht, Bruder von Bruder. Und auch bei den Frauen ist dies der Fall. Und wir haben hier in unserem kleinen Verein, haben wir alleine drei Brüder, die sich in Medina angemeldet haben. Und ich bitte Allah SWT, dass er es ermöglicht, dass all diese drei Brüder angenommen werden, bei der Medina-Universität oder sonst wo, damit sie dieses Wissen sich aneignen können, wiederkommen können, ob hier oder allgemein in Deutschland ihre Dawa machen können, damit dieses Wissen über Salafia nicht ausstirbt. Und es ist besser für dich und deiner Frau und deinem Kind, dass du nach Wissen strebst und auch hier hinkommst, damit der Din geschützt bleibt. Und so kannst du den Din weitergeben zu anderen, sodass es nicht verloren geht, hier oder anderswo. So bitte ich euch, liebe Brüder, seht diese Sache nicht klein und lasst es nicht verstreichen, nach Wissen zu streben. Und für diejenigen, die Türkisch sprechen, wir haben hier Bücher, sehr gute Bücher auf Türkisch, auch nicht allzu teuer, die man hier erwerben kann. Habt einen Nutzen davon und kauft diese Bücher, damit ihr davon einen Nutzen habt. Und wir bitten Allah darum, dass wir zu denen gehören, die diesen Drang und diesen Wunsch nach Wissen haben, zu streben. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ich möchte dazu auch inshallah was sagen, weil erstmal A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Erstmal danke an den Bruder, das war ein ganz wichtiger Vortrag über Wissen, weil das ist sehr wichtig, weil wir auch schon vorher Vortragsreihen gemacht haben, wie wichtig das ist, wenn man kein Wissen hat, dass man in Bidda reinfällt, in Schirk reinfällt und in Bidda ganz einfach, weil du siehst einfach etwas, du siehst einen Bruder etwas machen, zum Beispiel irgendwo in einer Moschee und die Leute heben die Hände und du hebst einfach auch die Hände, weil du denkst, wenn du das nicht machst, machst du was falsch und das liegt dann vielleicht an deiner Unwissenheit, dass du diese Sachen machst. Ich wollte erst eigentlich hierauf eingehen, aber zuletzt hat der Bruder noch Sachen erwähnt, auf die ich sofort eingehen möchte, weil er gesagt hat, wir, die Salafis, sind diejenigen, die das so und so, kurz gesagt, richtig machen. Die das richtig machen, die das richtig machen. Die anderen machen das alles falsch. Jetzt könnte man sagen, was ist das denn für eine Gruppe hier oder was sind das für Leute? Die sind ja voll überheblich. Die denken über sich, die sind richtig, die anderen sind alle falsch. Aber warum sagt der Bruder das? Er sagt das, zum Beispiel wie Abu Khatija das in einem Vortrag gesagt hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, es wird 73 Gruppen geben. Eine ist im Paradies und alle anderen sind im Feuer. Das ist so, dass wir wissen, das ist wie wenn man 73 Brunnen hätte und 72 Brunnen sind vergiftet. 72 Brunnen sind vergiftet. Wir sagen nicht, wir trinken nur von diesem nicht vergifteten Brunnen oder wir sind auf jeden Fall, wir gehören zu diesen Leuten. Das sagen wir nicht. Aber wir sagen, wir kennen den Brunnen, der nicht vergiftet ist. Aber ob wir auf diesem Weg sind, inshallah. Inshallah sind wir auf diesem Weg. Aber warum sagen, wie können wir das behaupten, dass wir nicht jetzt, das heißt jetzt nicht nur wir hier in Pelkum, sondern auf der ganzen Welt, die Sunnis, die Salafis, dass sie die einzig Richtigen sind und dass die Sufis nicht richtig sind und so weiter und so weiter, weil sie Ibadah machen, gottesdienstliche Handlungen, die keinen Hand und Fuß haben, die keine Beweise haben von Koran oder von Sunnah, das heißt von den Aussprüchen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder von den Salaf, von den Sahaba, die sofort mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelernt haben oder die von den Sahaba gelernt haben oder die von denen danach gelernt haben. Sie alle sind auf Hack, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat und diese Hadithe sind bewiesen und authentisch. Und deswegen sagen wir, dann ist es doch logisch für mich, dass ich von einem Abu Bakr radiallahu anhu und von einem Omar und von einem Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihnen allen, dass ich von ihm das Wissen nehme, anstatt von einem, der jetzt, zum Beispiel in den 20er Jahren, also 1920 oder 1800 irgendwas oder 500 nach Hijri, dass ich von ihm mein Wissen nehme, wo er neue Sachen reingebracht hat, ohne Beweis. Und er stützt sich nicht auf diese Leute. Das heißt, auf wen stützen sich denn diese Leute, die Sahaba? Sie stützen sich auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist ja logisch, dass man von denen nimmt. Deswegen sagen wir auch, dass die Sufis zum Beispiel, was ihre Praktiken sind, dass das falsch ist. Dass sie sich vor dem Scheich hinsetzen. Und letzte Woche hat uns der Bruder das erzählt, der hier richtig in diesem Sufismus drin war. Dass sie sich vor dem Scheich hinsetzen und dass sie ihn dann angucken und dann sagen die, jetzt er sieht mein Nur hier und dann im Herz und so weiter und so fort. Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Schirk, klipp und klar. Und das hat keine Hand und Fuß. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das nie gemacht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel mochte es nicht, wenn er irgendwo reinkam, dass die Leute für ihn aufgestanden sind und Salam gegeben haben. Das hat er nicht gemocht, obwohl er der Prophet ist und der Beste von allen Propheten. Und heute, wenn ein Sufi reinkommt, ein Sufi-Scheich kommt rein und wir würden nicht aufstehen, wird man uns kritisieren. Wenn er nicht rückwärts rausgeht. Ja, solche Sachen. Das wollte ich dazu sagen, erstmal, dass der Bruder nicht überheblich ist. Der Bruder sagt, dieser Weg ist richtig, aber ob er auf diesem Weg ist oder ob ich auf diesem Weg ist, ob er in Jannah ist oder er oder er oder er, das wissen wir nicht. Aber diese Leute, die auf diesem Weg sind, sind in Jannah. Weil das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, allgemein. Der Weg führt in Jannah. Ja, aber dass wir speziell sagen, diese Person XY ist auf jeden Fall in Jannah, weil er nennt sich Salafi oder er nennt sich Sunni. Genau. Nein. Aber wenn er diese Sache folgt, mit Ikhlas, inshallah ist er in Jannah. Ja. Und dazu, dann wollte ich noch zwei Sachen ansprechen. Und zwar, weil das ein wichtiges Thema ist, Wissen. Ich wollte ansprechen, wie die Leute, ich wollte ein paar Beispiele nur geben, wie die Leute nach Wissen gestrebt haben. Nur ein paar Beispiele, wie die Leute nach Wissen gestrebt haben, unsere Gelehrten von heute und damals. Zum Beispiel, Sheikh bin Bas, rahimahullah. Wir wissen, er war blind. Er war blind. Aber er war in Saudi-Arabien, Qadi, also Richter, die höchste Instanz, die man dort sein kann. Richter war er. Er war Mufti von Lejmatul Da'ima, das heißt von der Kommission, die die Fatawa für die ganze Welt ausgibt, war er der Vorsitzende. War er der Vorsitzende und er war natürlich auch, hatte auch Durus in Moscheen und so gegeben, also Vorträge. Aber wie kann das sein, dass einer, der blind ist, all diese Sachen erreichen kann? Das heißt nicht, er wusste nicht Koran, weil er blind ist. Er hat den Koran auswendig gelernt, er hat die Kutubus Sitta, das heißt, die Hadith-Bücher konnte er auswendig. Er war Qadi, er musste alles kennen. Er hat sich immer, als einer bei ihm war, hat er sich immer vorlesen lassen. Ständig. Es gab keinen Moment, wo er gesagt hat, lies nicht. Sie sind ins Auto zum Beispiel, das erzähle ich nicht von meinem Kopf, das habe ich von Leuten gehört, die das authentisch überliefern. Sie sind zum Flughafen gefahren, im Taxi hat er sich vorlesen lassen. Hat er gesagt, lies vor, zu dem, der mit ihm war. Immer war jemand mit ihm und immer hat er sich vorlesen lassen. Und einmal kam er in eine Sitzung, wo sie kein Buch dabei hatten und er hat sich richtig aufgeregt. Er war richtig wütend, ist er geworden. Er ist richtig sauer geworden, dass er gesagt hat, liest ihr nicht? Seid ihr nicht ständig am Lesen? So hat er sich Wissen angeeignet und gemerkt, obwohl er blind war. Als er gestorben ist, als er gestorben ist, hat eine Frau aus dem Gebiet Russland-Sibirien angerufen, weil sie von dort immer Geld bekommen hat, und hat gesagt, ich möchte mit Sheikh Bin Baz reden. Oder mit Bin Baz, mit Abdulaziz Ibn Baz. Dann haben die gesagt, er ist verstorben. Warum hat sie angerufen? Weil sie Geld von ihm bekommen hat. Jeden Monat, ohne dass es einer weiß, hat er Geld geschickt. Jeden Monat. Zu dieser Frau irgendwo in Russland, die er gar nicht kennt. Und sie hat angerufen und wollte ihn sprechen, warum das Geld nicht da ist. Die zweite Sache, Sheikh Albani, rahimahullah, ein Schüler von ihm hat mit ihm, Unterricht genommen und hat ihm Fragen gestellt. Er hat geantwortet, auf jede Frage geantwortet, bis der Schüler kaputt war. Dann hat er gesagt, ja Sheikh, ich muss schlafen, ich bin müde, ich kann nicht mehr. Er sagt, ja Bruder, kannst du da ins Bett, leg dich schlafen. Und er ist schlafen gegangen, ist aufgestanden und hat den Sheikh mit Büchern gesehen, am Machen. Dann haben sie wieder weitergemacht, weiter. Er ist wieder müde geworden. Dann hat er gesagt, geh, schlaf und kein Problem. Dreimal ist das so gewesen. Und der Schüler hat überliefert, er hat bis zu 20 Stunden am Tag mit Lernen oder mit Lehren verbracht. Also er war immer aktiv in dieser Sache. Und er hat einmal einen Ort gehabt, wir wissen, dass Sheikh Albani Rahimullah eine Riesenbücherei hatte, noch von seinem Vater. Er hat ja auch in einer Bücherei studiert in Damaskus. Und er hatte sehr viele Bücher. Und dort hat einmal ein Weg zu seinem Schreibtisch versperrt. Also er musste da drum gehen. Das hat ihn vielleicht 3, 4, 5 Sekunden gekostet. Aber er hat sich das ausgerechnet, wie viel das am Tag ist, im Jahr ist und so weiter. Und dann hat er gesagt, ich muss das einen Schreiner rufen oder irgendjemanden, der das ändert, damit ich sofort zu meinem Schreibtisch kann und diese Zeit nicht verloren geht. Und die Sahaba, die Besten, haben zu den Tabi'in gesagt, weil einmal hat einer einen gesehen, wie sie mit Geld geizig umgegangen sind. Und dann haben sie gesagt, wir waren Leute, die mit der Zeit so gegeizt haben, wie ihr mit eurem Geld geizt. Das heißt, sie haben die Zeit nicht verloren lassen gehen. Weil Zeit, wenn eine Sekunde weg ist, ist die weg. Du hast keine Zeitmaschine, du kannst sie nicht umdrehen. Eine Sekunde Zeit ist weg. Eine Stunde YouTube, khalas. YouTube ist drin, aber nee, auf deinem Konto 0. Es sei denn Vorträge. Ja, es sei denn Vorträge. Aber den ganzen Tag Vorträge hören. YouTube-Muslime, ne, wollen wir auch nicht sein. Nee. Also lieber traditionell mit aber Buch. Es gibt Dinge auch. Ja. Vorträge von natürlich, es ist gut auch, es gibt von großen Gelehrten auch Vorträge dort. Dann zum Beispiel, Sheikh Usaymin, rahimahullah, hat bis zu seinem Tod, wurde er sogar noch stärker. Weil es gab ein Interview von Dr. Salih al-Salih, rahimullah. Das hat er mit seiner Frau von Sheikh Usaymin, rahimullah, gemacht. Und er hat gesagt, wie wurde er im Alter? Und sie hat gesagt, er wurde noch stärker im Wissen. Er hat noch mehr gesucht. Und im Arabisch war er die Nummer 1. Er hat zu Ejurumiyya, das ist ein Grammatikbuch im Arabisch, ein klassisches, hat er einen Kommentar geschrieben, was ganz sich alle drauf berufen. Und er könnte an jeder Universität, sei es Oxford, Harvard oder sonst irgendwo, Arabischunterricht geben, als Professor. Keiner konnte ihn in dieser Sache etwas vormachen. Und warum sage ich, bis zu seinem Tod hat er gelehrt? Weil an seinem Sterbebett haben die Leute noch angerufen für Fatawa. Am Telefon hat er noch bis zu seinem Tod. Sheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, hat, haben wir auch gesagt, mit 7 Jahren den Koran auswendig gelernt, was zu seiner Zeit normal war. Und er hat etliche Bücher geschrieben, und Tafsir auch geschrieben. Und von Sura Nuh, und das ist eine mittlere Sura, die ist 1,5-2 Seiten, ist sie, hat er ein Jahr Tafsir-Unterricht mit seinen Schülern gemacht. Und über ein Ayah in dem Vers, Vers 13, ein halbes Jahr lang haben sie Tafsir gemacht. Ein halbes Jahr. Ich will euch inshallah noch ein paar Beispiele geben, damit ich mir und euch ein bisschen die Ohren lang ziehe, wenn einer sagt, ich habe heute eine Stunde und bin jetzt kaputt. Sheikh Imam Zahabi, rahimallah, hat bis zu 50 Bänder geschrieben, über was? Nur über Ilmul Rijal. Das heißt, Wissenschaft der Männer. Das heißt, wenn ein Hadith kommt, dann müssen erst, man sagt ja, Abu Amin hat überliefert, dass Rasul überliefert hat, dass er überliefert hat, dass der Prophet Wasallam sagte. Aber diese Männer müssen überprüft werden, wer die sind. Ob die authentisch sind oder ob die lügen oder ob die viel Taqwa. Und er hat über 50 Bände geschrieben, nur über diese Männer. Nur über Männer. Sonst nichts. Sheikh Bukhari, rahimahullah, hat in seiner Stadt, bis er 15 war, alle Hadith und alle Gelehrte auswendig gelernt und er musste aus der Stadt raus, damit er weiter lernt. Und als er im Jugendalter zu Gelehrten im Unterricht war, haben die Gelehrten angefangen nervös zu werden und zu zittern. weil sie Angst hatten, dass Bukhari einen Fehler entdeckt. Und einmal ist ein Mann, wollte sich so mit ihm wie messen, hat er ihm gesagt, wie viele Hadithe kannst du über den Turban mir aufzählen? Und der Sheikh Bukhari hat gesagt, wie viel kannst du aufzählen? Der hat gesagt, so 7 ungefähr. Der hat gesagt, ich kann ungefähr 70 bis 72 dir aufzählen. Nur über Turban. Nur über den Turban. Und ihr wisst das auch, die Geschichte kennt ihr auch. Als die Gelehrten ihn getestet haben, haben sie 100 Hadith genommen. Und Hadith besteht aus Kette und aus Inhalt. Und sie haben richtige Kette und richtigen Inhalt genommen, aber Kette und Inhalt zu einem anderen Hadith gepackt. Also der Hadith besteht aus Kette A, Kette A und nächster Hadith aus Kette B, Kette A, Inhalt A, Kette B, Inhalt B. Und dann haben sie das vertauscht. Aber mit 100 Stück, mit 100 Stück. Also die Kette gibt's, den Inhalt gibt's auch. Aber nur Kette und Inhalt vertauscht. Und dann haben sie ihm gesagt, ja Bukhari, kennst du diesen Hadith? Dann hat er gesagt, nein, kenne ich nicht. Dann hat der Zweite, kennst du diesen Hadith? Kette, Kette, Kette, Inhalt so, kenne ich nicht. Weiter, weiter, weiter. Bis 100, alle fertig. Dann haben sie gesagt, du kennst keinen Hadith, kannst du uns was über die Hadith sagen? Dann hat er gesagt, ja, kann ich. Dieser Hadith mit diesem Inhalt war zu Nummer 49. Und er hat alle geordnet, bis 100. Und die Menschen haben gesagt, ich schwöre bei Allah, dass Imam Bukhari nur für Hadith erschaffen wurde, haben viele gesagt. Sheikh Ibn Hanbal, rahimahullah, hat 1 Million Hadith auswendig gelernt. 1 Million. 1 Million. Ahmed Ibn Hanbal, 1 Million. 1000 mal 1000. 11 sind 1 Million. 1 Million Hadith hat er auswendig gelernt. Und er hatte für die Leute das Hadith... Mit Kette. Ohne Kette, bei denen gibt es heute wie heute, an Abi Hurairah, die sagen, geh, ach, nach Hause. Der hat 1 Million Hadith auswendig gelernt und für die Leute des Hadith hat er immer Vorrang gegeben. Und über Fiqh, in Fiqh, wenn es um Menstruation ging, Babul Haith, also Menstruation der Frau, hat er gesagt, über diesem Buch, über dieses Kapitel saß ich 8 oder 9 Jahre, bis ich es verstanden habe. Sheikh Imam Nawawi, rahimahullah, hat, während er gelernt hat, also Hadith gelernt hat, ist er eingeschlafen. Also er hat sich nicht hingelegt. Er hat gelernt und ist so eingepennt, bis er nicht mehr konnte. Ist auf seinem Tisch eingeschlafen und nach 2-3 Stunden ist er aufgestanden und hat gesagt, die Zeit ist wieder verloren und hat weitergemacht. Und hat Fatwa natürlich in diese Sache gegeben. Sheikh Imam Abu Hanifa, rahimahullah, hat, das wissen wir, 40 Jahre lang von Yatsi, also von Isha, bis Fajr sein Wudu gehalten. Warum? Weil er entweder Gebet gemacht hat, oder gelernt hat und so weiter. 40 Jahre lang mit dem gleichen Wudu. 40 Jahre von Isha bis Fajr. Das heißt auch kein Sekundenschlaf. Weil Sekundenschlaf gibt es auch, dass, und die Hanefis sind sowieso streng in diesen Sachen, dass sie sofort Wudu nehmen. Er hat 40 Jahre lang von Isha bis Fajr mit dem gleichen Abdest von Isha Fajr gebetet. Das heißt, er hat nicht geschlafen. Das heißt, er hat nur Koran und gelernt und so weiter. Wann hat er denn geschlafen dann? Zum Beispiel mittags. Und einmal in Masjid al-Quba, ist doch die erste Moschee in Dings, ne? Masjid al-Quba. Da hat der Muezzin zum Gebet gerufen. Die sind zum Gebet gekommen. Und ich habe vergessen, welchen Ayah vorgelesen wurde im Isha-Gebet. Ah, Sure Silsila wurde gelesen. Sure Silsila wurde gelesen und wir wissen ja, dass dort die Verse sind, die Gelehrten sagen, dass es die strengsten oder sehr so in Anführungsstrichen, sag ich mal, wie gefährlich Verse sind, weil da wird ja gesagt, jedes Staubkorn oder Atom schlecht wird am Tag des Gerichts, wird man sehen, und gut auch. Und dann hat er nach dem Gebet, er war also hinten am Beten, in der Reihe, das Gebet war fertig, der Muezzin ist rausgegangen, alle sind rausgegangen, er wollte noch in der Moschee bleiben. Und als der Muezzin morgens kam, um die Moschee aufzuschließen, hat der Abu Hanifa in der gleichen Position gesehen, dass er Dua gemacht hat und hat zu Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, ja Allah, verzeih deinem schwachen Diener Abu Hanifa. Abu Hanifa, was sollen wir sagen? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, warum hat der Bruder das gemacht? Die einzigen, die wirklich Gottesfurcht haben, sind die Gelehrten. Die richtige Gottesfurcht haben, sind die Gelehrten. Warum? Weil sie Allah subhanahu wa ta'ala kennen und so weiter. Wie willst du etwas lieben, wenn du es nicht kennst? Aber sie kennen Allah, also das, was er offenbart hat, das kennen sie. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, hatte hier und hier, man sagt immer, Omar war hart. Okay, er war streng, aber er hatte hier Narben, wovon? Von Tränen. Von Tränen, schwarze Flecken. Ist wirklich authentische Überlieferung. Und die anderen Führer, Die anderen Führer, die Emir, hatten das auch. Keiner wollte Führerschaft. Heute, wenn du sagst, willst du Präsident werden, sofort. Aber früher keiner wollte. Omar ibn Khattab radiallahu anhu, hat zum Beispiel gesagt, wenn eine Ziege in Irak, und er war in Medina, wenn eine Ziege in Irak umfällt, weil die Straße schlecht ist, weil das gehörte noch zu dem Gebiet der Muslime, hat er gesagt, werde ich dafür zur Rechenschaft gezogen. Und alle Führer waren so. Oder wie sie auch umgegangen sind mit Schlaf, mit Essen, mit ihren Frauen. Sie haben nicht zum Beispiel jetzt mit ihren Frauen 2-3 Stunden Essen gemacht, dann noch abgespült, alles drum und dran dauert 2-3 Stunden. Wenn du heute guckst, du machst leckeres Essen, komm, heute geben wir uns Fleisch und dann noch ein bisschen Kartoffeln und dies und das und noch eine gute Soße, dann noch alles abspülen, bis 2 Stunden dabei, auf jeden Fall. Aber früher, hat auch Mestoja erzählt, manche Tulab und auch Gelehrte haben was gemacht, weil sie keine Zeit hatten, Wasser, Mehl rein und getrunken. Damit sie keine Zeit verschwenden. Was geht ganz schnell. Und die Salaf haben alle dazu aufgerufen, nach Wissen zu suchen. Weil die besten bei Allah subhanahu wa ta'ala angesehensten Menschen sind diejenigen, die Wissen haben. Und die Salaf haben gesagt, wer diesen Weg beschreitet, den Weg des Talibul Ilm, das ist wie, wenn du die Eisenschuhe anziehst, die in Kohle also geglüht haben, dass es schwer ist. Keiner sagt, das ist leicht. Aber die Belohnung dafür bei Allah subhanahu wa ta'ala ist ganz groß. Die werden mit den Propheten auferweckt. Imam Nawawi, rahimahullah, hat gesagt, wer 40 Hadithe kennt, wird am Tag des Gerichts mit den Propheten und Rechtschaffenen und Mujahid auferweckt. 40. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von diesen Leuten machen. Die zweite Sache, was ich sagen wollte, das ist viel kürzer, das ist nur ein Beispiel für mich und euch, dass wir mehr Wissen suchen und dass wir wirklich unsere Familie und unsere Kinder danach versuchen, auch wenn wir 3-4 Stunden, wir können uns auch einmal treffen und sagen, okay, heute werden wir mal 6 Stunden nur versuchen zu lernen und zu lesen. 6 Stunden ist bei denen gar nichts. Das ist ein Drittel der Einheit oder so vielleicht. Das können wir mal machen. Die zweite Sache ist, und das betrifft uns auch, und das ist eine nicht einfache Sache, dass man, und ich selber auch, ich ermahne mich und euch alle, dass, weil ich habe das hier mitbekommen von mir und auch schon früher von mir, und das macht man und das soll man nicht machen. Wenn man über etwas gefragt hat, weil der Bruder vorhin, Jazakallah Khairin, hat auch gesagt, man soll nicht über Allah subhanahu wa ta'ala reden, was man nicht weiß. Und über Allah subhanahu wa ta'ala direkt, aber auch über seinen Dien. Ja. Auch über seinen Dien. Und das heißt auch über Fiqh. Ja. Und das machen wir. Das, Brüder, das habe ich von euch und von mir gesehen. Und ich ermahne euch und mich. Ich habe viele von uns gesehen, die sagen, ja Bruder, wie ist das? Ja, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, weil ich habe da mal was gelesen, aber ich habe das vergessen. Wenn du das nicht weißt, sei still. Weil Imam Malik, rahimahullah, haben wir vorhin gehört, hat gesagt, ich weiß nicht, bis die Antwort, bis er das 100% wusste. Oder nichts. Und deswegen sollen wir ruhig sein. Auch wenn man zum Beispiel sagt, ja, diese Sache, das ist Kufr, allgemein ist das Kufr, aber wenn diese Person das macht, speziell weißt du das. Nein, wenn ich das nicht weiß, wenn ich eine spezielle Fetwa kenne, dann bitte nennen sie. Aber wenn du sie nicht kennst, dann bitte sei ruhig und ich auch an erster Stelle. Und deswegen haben wir auch letzte Woche gesagt, und das haben wir auch in der Schura-Sitzung besprochen, dass wir die Tulab anrufen werden. Und der Bruder Mohammed hat eine ganz gute, billige Verbindung, Barakallahu Fikum, die wir dann nutzen werden, inshallah. Wir telefonieren dorthin. Und wenn es Fragen gibt, so schreibt diese Fragen im Detail auf. Und wir werden Leute rufen, anrufen, die studieren bei Gelehrten. Deswegen ist das dann auch von uns weg. Und wir haben dann unser Bestes getan. Und inshallah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von den Tulab und von den Gelehrten machen. Und dass wir diese Menschen sind und dass wir wirklich das machen und dass wir nicht nur sagen, ja, das ist ein Traum. Guck mal, Brüder, und ich auch. Das waren Menschen wie wir. Mit Herz, mit Blut, mit alles. Das waren keine irgendwie von Himmel herabgeregnete Menschen. Das sind Menschen wie wir. Aber was ist der Unterschied zwischen denen und uns? Dass sie wirklich gesagt haben, der Koran ist Hak. Und dass sie gesagt haben, dieses Leben ist nutzlos. Wenn ich jetzt also Zeit verschwende, das ist, wird mir nichts nützen. Und am Tag des Gerichts wird mir nur Wissen nützen, was ich nach Wissen gestrebt habe. Und wenn ich das natürlich auch umsetze, das ist klar. Und wenn wir, stellt euch mal vor, am Tag, das letzte Sache, dann bin ich fertig. Wenn man am Tag des Gerichts ankommt und wenn ich jetzt zum Beispiel den ganzen Tag Koran lesen würde, den ganzen Tag bis zum Tag des Gerichts, ich würde in ein Tal gehen, meine 5 Gebete machen, mich von den Menschen abschotten und nur das machen. Und trotzdem würde man sagen, das hat nicht gereicht. Bevor man sterben würde, würde man sagen, boah, das war zu wenig, wieso habe ich nicht noch mehr gemacht? Und mit dem Wissen, obwohl man dieses Wissen hat, sagt man nicht, okay, dann mache ich wenigstens das. Weil ich habe jetzt dieses Wissen, dass es nicht reichen wird, egal was ich mache, Also natürlich, Allah ist barmherzig. Ich meine nicht, du wirst auf jeden Fall in die Hölle kommen. Aber du wirst sagen, egal was ich mache, es wird nicht reichen. Und trotzdem machen wir nicht mehr. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von denen machen, die Sachen auch in die Tat umsetzen. Inshallah. Das war das, was ich zu sagen habe. Fragen oder Hinzufügungen? Du sagtest, Schirk wird nicht verziehen, ne? Deshalb wäre vielleicht noch gut mal ergänzt, dass es so gemeint ist, wenn man stirbt mit dem Schirk. Das heißt, ja. Wer Schirk begeht, macht Tawbah und dann wird er verziehen. Genau, also wer Schirk macht und mit diesem Schirk stirbt, ohne dafür vorher Tawbah gemacht zu haben, dieser Schirk wird nicht verziehen. Aber wer Schirk macht, weil ich habe ja auch früher Schirk gemacht, bevor ich zum Islam übergetreten bin, und ich Tawbah gemacht, dadurch, dass ich zum Islam übergetreten bin, Tawbah gemacht habe, wird mir inshallah Allah Ta'ala diese Schirk auch verzeihen. Aber wie gesagt, dieser Schirk, da muss man sich erstmal Wissen darüber aneignen. Bevor man weiß, was Schirk ist, dann kommt man auch nicht in diese Falle von Schirk. Subhanak wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.